Abschnitt 6 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Von der Venus. Ein teratologisches Märchen. Es muss doch eine schöne Zeit gewesen sein damals, als im Sachsenlande droben die Mädchen auf den Bäumen wuchsen. Da brauchten die jungen Männer nicht lange zu seufzen und zu schmachten. Sie brauchten noch nicht mit klopfendem Herzen, um die Erwählte anzuhalten und auf die Gefahr hin, mit langer Nase und einem Korbe abzuschweben, wie es in unserer Zeit gar nicht so selten der Fall sein soll. Nein, damals brachten die heiratslustigen Männer den Korb selber mit, stiegen auf einer Leiter den Baum hinauf, an dem die Schöne ihres Herzens hing, schnitten sie behutsam ab und trugen sie in den mitgebrachten Korbe heim. Und wenn es sich je einmal traf, dass ein anderer schon zuvor gekommen war und die süße Frucht abgeschnitten hatte, was schadete das? Vielleicht hing gleich daneben eine noch viel schönere, die er nur vorher nicht bemerkt hatte. Schade, dass diese schönen Zeiten dahin sind. Aber noch viel mehr schade ist es, dass es auf unserer Erde nicht auch so ist wie auf unserem Nachbarstern, der Venus. Da gibt es weder Männer noch Weiber, sondern einfach Menschen. Aber viel, viel schönerer als wir sind. So schön, dass wir sie Engel heißen würden, wenn sie zu uns herüberkämen. Einmal aber hätte doch nicht viel gefehlt, dass wir einen zu sehen bekommen hätten, und das ging so zu. Alle 100 Jahre wird die Zahl der Bewohner der Venus um 1000 weniger. Sie sterben aber nicht, wie wir armen Menschen, unter Qualen und Schmerzen an irgendeiner Krankheit, sondern wenn sie fühlen, dass ihr Stündlein gekommen ist, nehmen sie ihre letzte Kraft zusammen und fliegen der Sonne zu, wo sie in dem ewigen Feuer wie die Schmetterlinge an unseren Lampen verbrennen. So würden die Bewohner der Venus allmählich aussterben, wenn nicht auf dem mächtigen Lebensbaume, der auf der Spitze des himmelhohen Venusberges steht, alle 100 Jahre wieder 1000 neue zur Reife kämen. Da gibt es dann jedes Mal ein Erntefest, so großartig und schön, wie wir auf unserer Erde noch keines erlebt haben. Nun war wieder einmal der letzte der 1000 der Sonne zugeflogen. Da ließ der Älteste, der damals die Herrschaft unter sich hatte, den Befehl zur allgemeinen Sammlung ergehen. Und nicht lange stand es an, so waren alle, die noch lebten, in eiligem Fluge von Nord und Süd, von Ost und West am Fuße des Berges erschienen, und nun wallten sie hinauf in ihren langen, weißen Gewändern, ein jeder in der rechten eine Posaune vom lautersten Golde. Als alle oben angekommen waren, trat der Älteste in ihre Mitte, hob in stummem Flehen seine Hände zur Sonne als der Quelle alles Lichtes und Lebens und gab dann das Zeichen für die Posaunen. Gewaltige, immer wieder neu anschwellende Akkorde durchfluteten die Luft bis in die fernsten Fernen. Sie durchzitterten den Berg bis in seine Grundfesten und ließen den heiligen Lebensbaum von der Wurzel bis zur Spitze erbeben. Obgleich sich kein Lüftchen regte, rauschen jetzt seine Zweige wie im heftigsten Sturme, und nun kamen sie herabgeflogen, die reifen Früchte des Menschenbaumes, von triumphierenden Posaunenstößen empfangen, eine nach der anderen, bis auch die letzte der 1000 zum Boden gelangt war. Alles drängte sich herbei, um sie zu begrüßen und zu liebkosen, wie sie so dastanden in ihrer holden Jugendlichkeit, mit ihrer samtweichen Haut, mit ihren rosenroten Wangen und ihren glänzenden Augen. Man konnte sich nicht satt sehen, so wunderlieblich waren sie. Da trat einer aus der Menge auf den Ältesten zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Verwundert schaute dieser zu dem mächtigen Lebensbaume empor. Richtig, da hing in den Zweigen versteckt noch eine Frucht, aber sie war nicht wie die anderen, sondern klein, gelb und unansehnlich. Fliege einmal einer hinauf und schaue, was es mit dieser überzähligen Frucht ist, gebot der Älteste, und sofort schwang sich derjenige, der vorher zu dem Ältesten gesprochen hatte, hinauf, brach die Frucht ab und brachte sie herunter. Alles wich entsetzt vor diesem Anblick zurück. Wer hatte je erlebt oder gehört, dass der heilige Baum außer den 1000 Früchten noch eine weitere getragen hätte und gar eine solche, die kaum den 1/10 Teil einer Reifen groß war, mit runzeliger gelber Haut, Arme, Flügel und Füße kaum eben angedeutet. Ein böser Wurm musste an ihre Marke genagt haben, sonst wäre sie nicht so verbuttet geblieben. »Was ist mit dieser Missgestalt anzufangen?« sprach der Älteste. »Auf unserer schönen Venus ist kein Platz für solche Krüppel. Also werft sie hinweg, weit hinaus in den unendlichen Weltraum.« Das ließ sich der, welcher die Frucht in den Händen hatte, nicht zweimal sagen. Unter dem Beifallrufen der Menge schwang er sich hinauf in die Luft, dort flog er geradeaus, bis man ihn nur noch wie ein kleines Pünktchen sah, dann schleuderte er in gewaltigem Schwung seine Arme die taube Frucht in den Abgrund der Leere. Zur selbigen Zeit, die Sonne war längst untergegangen und der Abendstern leuchtete am Himmel in wunderbarem Glanze, hatten sich auf der Felsenhöhe über dem schwäbischen Städtchen Neufen 10 junge Burschen unter dem weit ausragenden Dache einer gewaltigen Weidbuche versammelt. Eben war das Sonnenwendfeuer, das sie nach alter Väter Brauch angezündet hatten, erloschen, und nun saßen sie lachend und ihre Pfeifen rauchend um einen Kübel mit Wein, wozu jeder nach Kräften seinen Teil beigesteuert hatte. Der lange Jakob, der den Ehrensitz am Baumstamm einnahm, hatte den großen Humpen wieder mit Wein gefüllt, tat einen kräftigen Zug und gab das Glas seinem Nachbar zur Rechten. Da erhellte auf einmal ein grünliches Licht das Dunkel unter dem Baum. Ein Zischen und Sausen ertönte hinter ihrem Rücken, und nun fuhr unter Rasseln und Poltern durch den Baum hindurch ein Körper wie ein großer Kürbis gerade in den Kübel herab, dass der Wein nach allen Seiten hinausspritzte. Alle fuhren entsetzt in die Höhe. Was war das? Wie und woher konnte der Körper gerade in ihre Mitte hinein gelangt sein? Die meisten wollten von nichts mehr wissen, sondern in ihrer Bestürzung den Kübel dahinten lassen und den Berg hinunterrennen. »Halt«, sprach der lange Jakob, »bleibet alle da. Es wäre doch eine Schande für solche Burschen, wie wir sind, wenn wir nicht wenigstens nachschauten, was für ein Schabernack uns unseren guten Wein verdorben hat.« Mit diesen Worten tauchte er beide Hände in den Kübel und hob den Körper sachte heraus. Der war warm, wie wenn er aus einem Ofen gekommen wäre, und fühlte sich an wie eine weiche, zitternde Masse. Jetzt war es auch mit der Beherztheit des Jakob vorbei. Voll Ekels rieb er seine Hände an den Hosen und rief, »Pfui Teufel, was ist denn das für ein wüster Klumpen? Mein Lebtag habe ich doch nicht derart in den Händen gehabt. Und hol mich dieser und jener, wenn ich den Hexenspeck noch einmal anrühre.« Alles lachte. Der schlaue Frieder aber sprach, »Unser guter Wein ist hin. Wer aber weiß, ob nicht dieses wüste Ding da uns ein gutes Trinkgeld einträgt? Eine Rarität ist's auf jeden Fall. Wie wäre es, wenn wir sie unserem Doktor Laufer hinunterbrächten? Der sammelt ja alles Teufelszeug zusammen und zahlt uns unseren Pfund vielleicht besser, als ihr nur glaubt.« »Schon recht«, riefen die anderen, »aber wer bringt ihn den Klumpen hinunter?« »Ich«, rief der Frieder, packte den Körper und legte ihn behutsam wieder in den Kübel. »So, jetzt nehme einer die andere Handhabe und dann marsch hinunter zum Doktor.« Der war aufs Höchste erstaunt, als die Burschen mit ihrem Funde anrückten und erzählten, wie es zugegangen sei. Mehr als 10-mal putzte er seine große Brille, aber so oft er sie wieder aufsetzte, aus dem seltsamen Funde konnte er nicht klug werden. Sprach er, »ich will das Ding genauer untersuchen und biete euch dafür 2 Taler.« Die waren mehr als zufrieden und taten dafür im Ochsen noch einen scharfen Trunk. Der Doktor aber konnte die Nacht über nicht schlafen. Was er immer in seinem Kopfe erwog, passte alles nicht zu diesem seltsamen Kasus. Man könnte wohl an Nostock-Algen denken, aber diese Nostock-Klumpen sind nicht wie dieser da, grünlich-gelb, sondern weiß und fallen auch nicht fix und fertig von der Höhe hinunter. Da spricht man auch viel von halbverdauerten Kröten und Froschleich, den die Fischreiher aus ihrem Kopfe wieder auswerfen. Aber einen solchen kürbisgroßen Froschleichklumpen kann ja kein Fischreiher in seinem Kopfe beherbergen, ganz zu schweigen, dass der Klumpen nicht zur Laichzeit im Frühjahr, sondern im Sommer Johanni gefallen ist. Mit diesen und anderen subtilen Erwägungen verfiel er erst gegen Morgen in einen unruhigen Halbschlummer. Nachdem er aber erwacht war und seine notwendigsten Besuche gemacht hatte, konnte er seine Unruhe nicht mehr bemeistern, sondern ließ eilends einspannen und fuhr schnurstracks hinüber nach Tübingen zu dem berühmten Professor Grübler. Dessen Licht leuchtete damals weit über das Schwabenland hinaus in allen Ländern der Erde, denn von allem, was es am Himmel und auf der Erde gibt, war ihm nichts verborgen. Dass der berühmte Mann aber eine solche Freude über den Fund bezeugen würde, hätte der Doktor von Neuffen sich nicht träumen lassen. »Ei, der Tausend! Ei, der Tausend!« rief der Professor und umtänzelte den Kübel wie der Hund einen Teller mit den leckersten Knochen. »Wissen Sie, Herr Doktor, was Sie mir da mitgebracht haben? 8 Fälle von Gallard-Meteoriten sind bis jetzt veröffentlicht. Und nun ist mir die Freude beschieden, den 9. zu beschreiben. Was ein Gallard-Meteorit ist? Das hat schon der alte Konrad von Megenberg im 14. Jahrhundert gewusst. Ich will in den Passus aus seinem Buch der Natur vorlesen. Da heißt es in dem Kapitel von den Fevern in den Lüften, darum wind man ein Weizt zitternd, dinch samder dio frisch, auswerdend in den Pächen meien Zeiten, da dio flamm niederwelt. Und nun, Herr Doktor, passen Sie wohl auf. Haben wir nicht auch ein solches feistes, zitterndes Ding vor uns? Und ist es nicht auch mit einer feurigen Lufterscheinung vom Himmel gekommen? Ergo ist es ein Gallard-Meteorit. Was wollen wir weiter? Mit einer Zärtlichkeit wie eine Mutter ihr Kind nahm der Professor den Klumpen heraus und übergab ihn seinem Assistenten, dem Dr. Streber. Sie, Herr Doktor, waschen das Präparat jetzt sorgfältig ab und setzen es dann in eine Schüssel mit reinem Alkohol. Sie haften mir für den seltenen Fund und werden wohl am besten tun, wenn Sie ihn bis zur morgigen Untersuchung in Ihr Zimmer nehmen. Dann wandte er sich an den Doktor von Neuffen und sprach, Sie aber, Herr Doktor, begleiten mich wohl in den Gasthof zur Traube, um mit mir auf Ihr Wohl und auf das Blühen und Gedeihen der Wissenschaft eine Flasche vom Besten zu trinken. Es ging gegen Mitternacht, und der Assistent lag in seinem Zimmer im ersten Schlafe. Da wurde er durch ein Geräusch erweckt, das von dem Tische auszugehen schien, wo das Gefäß mit dem Präparate stand. In seinem Bette aufgerichtet, horchte er schärfer hin. Da vernahm er deutlich ein leises Wimmern, wie von einem Kinde. Schnell schlüpfte er in die Kleider, zündete eine Kerze an und begab sich zu dem Tische mit der Schüssel. Da sah er mit weit aufgerissenen Augen zu, wie sich die gallertige Masse in heftigen Zuckungen bewegte. Die Oberhaut, welche sie umhüllt hatte, war geplatzt, und nun wurde ein Kopf, 2 Paar Arme und Fußstummeln und kleine Flügelansätze sichtbar, aus der Brust aber, die sich in schmerzhaften Zuckungen hob und senkte, rang sich ein leises Stöhnen und Wimmern, aus welchem aber der Assistent deutlich die Worte heraushörte, »Mich friert! Erbarmen! Erbarmen!« Das war zu viel für den Verstand des Assistenten. Mit gesträubten Haaren hatte er dem Wimmern des rätselhaften Wesens zugehört. Nun ließ er halb wahnsinnig verschreckt die Kerze fallen. Sie fiel gerade in die Schüssel. Plötzlich flammte der Spiritus in mächtiger Lohe auf. An ein Löschen wäre nicht mehr zu denken gewesen, auch wenn es der Assistent gewollt hätte. Der aber stand da und sah zu, wie der Wunderkörper sich unter pfeifenden Tönen streckte und krümmte, wie er unter immer leiserem Singen ins Glühen kam und nach kurzer Zeit, als der Spiritus verbrannt war, zu einem Häufchen feiner weißer Asche zerfiel. Das Gesicht des Professors, als ihm am anderen Morgen der Assistent die Schüssel mit der Asche brachte und erzählte, so habe er das Präparat morgens angetroffen. Dieses Gesicht ist nicht zu beschreiben, aber so ganz aus dem Gleichgewicht kann ein Professor niemals kommen, denn er weiß ja alles. Nachdem er sich von seiner Bestürzung erholt hatte, legte er den Finger an die Nase und sprach, »A priori ist ja eine Selbstverbrennung bei einem Körper, der neben seinem Eisengehalt noch 32% Schwefel und 43,59% Kohle enthält, wohl zu erklären. Meinen Sie nicht auch, Herr Assistent? So wollen wir denn eine sorgfältige Analyse der Aschenreste vornehmen und den Fall dann in dem nächsten Jahrbuche der Physik beschreiben. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im März 2025.